power to change and rip the body hit with joy. Me don't wanna be no puppet toy. Me pass a maru, but we got the war and crime of the worst kind. Violence making people blind. I listen carefully and find we're freedom fighters of this time. Me pass a Schaden. Gestern auf der Autobahn. geschehen. Ein Porsche hat mich überholt, ließ mich einfach stehen. Da hat mein Ego ausgebremst, ich schrei noch SOS. Mechaniker. Jetzt lieg ich da, alles ist so weiß. Die Wände sind aus Gummi, in der Weste ist es heiß. Nur manchmal kommt ein Pfleger und sagt, er will mich baden. Former Eierknall. love you happy over boy. And in I need me love you happy give away. Full time woman forever and more. Thank you. little bit too close and let me take care of you. I know it's the first time that we experience. We'll be right back.

J'ai envie de bouger. Fais tes valises. On met les voiles pour le plaisir. Dancer, where?